Das Hausgesinde. Zuerst auf Plattdeutsch. Wo wohst du henne? Na Walpe. Ich na Walpe, du na Walpe, sam sam go wie dann. Hast du auch einen Mann? Wie hieß den Mann? Scham. Mein Mann Scham, din Mann Scham, ich na Walpe, du na Walpe, sam sam go wie dann. Hast du auch ein Kind? Wie hieß den Kind? Grind. Mein Kind grint, din Kind grint, mein Mann Scham, din Mann Scham, ich na Walpe, du na Walpe, sam sam go wie dann. Hast du auch ein Weige? Wie hieß deine Weige? Hippodeige. Meine Weige Hippodeige, deine Weige Hippodeige, mein Kind grint, din Kind grint, mein Mann Scham, din Mann Scham, ich na Walpe, du na Walpe, sam sam go wie dann. Hast du auch ein Knecht? Wie hieß den Knecht? Mach's mir recht. Mein Knecht mach's mir recht, din Knecht mach's mir recht. Meine Weige Hippodeige, deine Weige Hippodeige, mein Kind grint, din Kind grint, mein Mann Scham, din Mann Scham, ich na Walpe, du na Walpe, sam sam, go wie dann. Hochdeutsch. Wo willst du hin? Nach Walpe. Ich nach Walpe, du nach Walpe, sam sam gehen wir dann. Hast du auch einen Mann? Wie heißt dein Mann? Scham. Mein Mann Scham, dein Mann Scham, ich nach Walpe, du nach Walpe, sam sam gehen wir dann. Hast du auch ein Kind? Wie heißt dein Kind? Grint. Mein Kind grint, dein Kind grint, mein Mann Scham, dein Mann Scham, ich nach Walpe, du nach Walpe, sam sam gehen wir dann. Hast du auch eine Wiege? Wie heißt deine Wiege? Hippodeige. Meine Wiege Hippodeige, deine Wiege Hippodeige, mein Kind grint, dein Kind grint, mein Mann Scham, dein Mann Scham, ich nach Walpe, du nach Walpe, sam und sam gehen wir dann. Hast du auch einen Knecht? Wie heißt dein Knecht? Mach's mir recht. Mein Knecht mach's mir recht, dein Knecht mach's mir recht, meine Wiege Hippodeige, deine Wiege Hippodeige, mein Kind grint, mein Mann Scham, dein Mann Scham, ich nach Walpe, du nach Walpe, sam sam gehen wir dann.